In jener Nacht änderte sich das Wetter vollkommen. Als Coqueville am nächsten Morgen erwachte, glänzte eine helle Sonne. Das Meer dehnte sich faltenlos aus wie ein großes Stück grüner Seide. Und es war warm. Einer jener hellen Herbsttage. Als erster im Dorf hatte sich Lacueil erhoben, noch ganz verwirrt von seinen nächtlichen Träumen. Er betrachtete lange das Meer, nach rechts und nach links. Endlich sagte er mit verdrießlicher Miene, dass man schließlich Monsieur Mouchel zufriedenstellen müsse. Und er brach sofort auf, mit Dupin und Brismotte und Rote Margot sie zu versohlen, wenn sie sich eine Dummheit einfallen ließe. Als der Zephyr den Hafen verließ und als er den Walfisch sah, der sich schwerfällig an seiner Kette hin und her bewegte, wurde seine Laune etwas besser. Und er schrie: »Na, heute! Prost Mahlzeit! Blast die Kerze aus, Janton! Die Herren schlafen!« Und sobald der Zephyr die offene See erreicht hatte, spannte Lacueil seine Netze. Dann fuhr er seine Reusen nachsehen. Die Reusen sind eine Art langer Netze, in dem man besonders Langusten und Rötlinge fängt. Aber trotz des ruhigen Meeres besichtigte er vergebens nacheinander seine Reusen. Alle waren leer. In der letzten fand er wie zum Hohn eine kleine Makrele, die er wütend ins Meer zurückwarf. Es war ein richtiges Verhängnis. Es gab solche Wochen, wo die Fische sich in Coqueville nicht blicken ließen. Und immer gerade in Augenblicken, wo Monsieur Mouchel Bedarf hatte. Als Lacueil eine Stunde später seine Netze wieder herauszog, brachte er nichts hervor als ein Bündel Algen. Da fluchte er mit geballten Fäusten und seine Wut war umso größer, als der Ozean eine unendliche Heiterkeit hatte, faul und schläfrig wie ein bräunlich-silbernes Tuch unter dem blauen Himmel. Der Zephyr glitt ohne eine Bewegung langsam und sanft dahin. Lacueil entschloss sich zurückzukehren, nachdem er von neuem seine Netze ausgelegt hatte. Am Nachmittag würde er nachsehen. Und er drohte Gott und den Heiligen mit abscheulichen Flüchen. Indessen schliefen Rouget, Fouas und Delphin immer noch. Erst zum Mittagessen konnte man sie ermuntern. Sie erinnerten sich an nichts. Sie hatten nur das Bewusstsein, sich an irgendetwas Außergewöhnlichem gelabt zu haben, das sie nicht kannten. Am Nachmittag, als sie alle drei im Hafen waren, versuchte der Kaiser, sie auszufragen, nun da sie ihre Sinne wieder beisammen hatten. Glich es vielleicht einem Branntwein mit Lakritzensaft darin? Oder hätte man vielleicht eher sagen können, gezuckertem und gebranntem Rum? Sie sagten ja, sie sagten nein. Nach ihren Antworten vermutete der Kaiser, dass es Ratafia war. Aber er hätte es nicht beschworen. An diesem Tag ging es Rouget und seinen Leuten noch viel zu elend, um Fischen zu fahren. Außerdem wussten sie, dass Lacueil am Morgen umsonst hinausgefahren, und sie sprachen davon, den nächsten Tag abzuwarten, ihre Reusen nachzusehen. Alle drei saßen auf Steinblöcken, sahen zu, wie das Meer stieg, mit krummem Rücken, schwerer Zunge und halb schlafend. Aber plötzlich wachte Delphin auf. Er sprang auf den Stein, blickte weit hinaus und schrie: »Seht doch, Chef, dort!« »Was?« fragte Rouget und regelte sich. »Ein Fässchen!« Rouget und Fouas waren sofort auf dem Bein und erforschten mit leuchtenden Blicken den Horizont. »Wo denn, Junge? Wo ist dein Fässchen?« wiederholte der Chef sehr aufgeregt. »Dort! Links! Der schwarze Punkt!« Die anderen sahen nichts. Dann stieß Rouget einen Fluch aus. »Gott, verdamm mich!« Er hatte das Fässchen bemerkt, groß wie eine Linse auf dem weißen Wasser, in einem schrägen Strahl der sinkenden Sonne. Und er lief zum Walfisch, gefolgt von Delphin und Fouas, die die Beine in die Hand nahmen und rannten, dass die Kieselsteine rollten. Der Walfisch verließ den Hafen, als die Nachricht, dass man auf dem Meer ein Fässchen sehe, sich in Coqueville verbreitete. Die Kinder, die Frauen, fingen an zu rennen. Man schrie: »Ein Fässchen, ein Fässchen!« Seht ihr es? Die Strömung treibt es nach Grand Port. Ah ja, links. Ein Fässchen. Kommt schnell. Und Coqueville purzelte von seiner Höhe herunter. Kinder kamen rollend an, während die Frauen ihre Röcke mit beiden Händen zusammenrafften, um schneller hinunterzukommen. Bald war das ganze Dorf wie am Vorabend am Strand. Margot hatte sich einen Augenblick gezeigt, dann war sie so schnell als möglich nach Hause gelaufen, wo sie ihren Vater benachrichtigen wollte, der mit dem Kaiser ein Protokoll besprach. Endlich erschien Lacueil. Er war leichenblass. Er sagte zum Feldhüter, »Lassen Sie mich in Ruhe. Rouget hat sie hergeschickt, um mich abzulenken. Na, der wird es nicht kriegen. Das werden Sie sehen.« Als er den Walfisch 300 Meter entfernt sah, wie er mit aller Kraft zu dem schwarzen Punkt ruderte, der in der Ferne schwankte, verdoppelte sich seine Wut. Er stieß Tupin und Brisemotte in den Zephyr und verließ den Hafen, indem er immer wiederholte, »Nein, Sie werden es nicht kriegen, er krepiere ich!« Jetzt hatte Coqueville ein schönes Schauspiel, ein wutentbrannter Wettlauf zwischen Zephyr und Walfisch. Als dieser sah, wie jener den Hafen verließ, begriff er die Gefahr und fuhr mit voller Geschwindigkeit. Er mochte etwa 400 Meter Vorsprung haben, aber die Chancen blieben gleich, denn der Zephyr war bedeutend leichter und schneller. Nun stieg die Aufregung am Strand aufs Höchste. Die Mae und die Flosch hatten instinktiv zwei Gruppen gebildet und verfolgten mit Leidenschaft die verschiedenen Phasen des Kampfes, wobei jeder für sein Schiff eintrat. Zuerst hielt der Walfisch seinen Vorsprung, aber als der Zephyr in Fahrt kam, sah man, wie er ihn allmählich einholte. Der Walfisch kämpfte mit äußerster Kraft und es gelang ihm einige Minuten lang, die Distanz zu halten. Dann wurde er eingeholt. Der Zephyr kam ihm mit größter Geschwindigkeit nach. Von diesem Augenblick an war es klar, dass die beiden Boote sich in der Nähe des Fässchens treffen würden. Der Sieg würde von einem Zufall, von einem kleinen Fehler abhängen. »Der Walfisch! Der Walfisch!« schrien die Mae, aber sie verstummten. Als der Walfisch fast das Fässchen berührte, gelang es dem Zephyr durch ein kühnes Manöver, vor ihm vorbeizufahren und das Fässchen nach links zu werfen, wo Lacueil es mit dem Bootshaken harpunierte. »Der Zephyr! Der Zephyr!« heulten die Flosch. Und da der Kaiser von Verrat gesprochen hatte, wurden heftige Worte gewechselt. Margot klatschte in die Hände. Der Abbé Radiguet, der mit seinem Gebetbuch heruntergekommen war, machte eine tiefsinnige Bemerkung, die plötzlich die Menge zur Ruhe brachte und bestürzte. »Vielleicht werden Sie auch alles austrinken«, murmelte er mit melancholischem Gesichtsausdruck. Auf dem Meer war ein heftiger Kampf zwischen Walfisch und Zephyr ausgebrochen. Rouget bezeichnete Lacueil als Dieb, während dieser ihn Taugenichts nannte. Die Männer nahmen sogar ihre Ruder, um sich niederzuschlagen, und es fehlte nicht viel, dass das Unternehmen in eine Seeschlacht ausartete. Übrigens versicherten sie sich, die Sache auf dem Lande weiterzuführen, zeigten sich die Fäuste und drohten sich gegenseitig die Bäuche aufzuschlitzen, wenn sie sich treffen würden. »Die Kanaille«, schimpfte Rouget, »habt ihr gesehen, das Fass ist größer als das von gestern. Das hier ist gelb. Das muss was Besonderes sein.« Dann in verzweifeltem Ton, »Wir wollen nach den Reusen sehen. Vielleicht sind Langusten da.« Und der Walfisch entfernte sich schwerfällig und wendete sich der Spitze zu. Im Zephyr hatte Lacueil seinen Ärger, um Tupin und Brisemotte von dem Fasse fernzuhalten. Der Bootshaken hatte einen Reifen zerbrochen. Und dadurch sickerte eine rote Flüssigkeit heraus, die die beiden Männer mit den Fingerspitzen kosteten und die sie köstlich fanden. Man könne ruhig einen Schluck davon trinken, ohne dass das Folgen hätte. Aber Lacueil wollte nicht. Er verstaute das Fass im Heck und erklärte, dass der Erste, der davon lecken würde, es mit ihm zu tun bekäme. An Land werde man dann sehen. »Holen wir jetzt die Reusen ein?« fragte Tupin übellaunig. »Ja, später, das eilt nicht«, antwortete Lacueil. Auch er liebäugelte mit dem Fass. Er fühlte, wie er schwach wurde und hatte Lust, sofort heimzufahren, um zu kosten. Die Fische verdrossen ihn. »Ach«, sagte er nach einer Pause, »kehren wir um, denn es ist spät. Wir kommen morgen wieder. Und er gab den Fischfang auf. Da bemerkte er rechts noch ein Fässchen. Es war ganz klein, stand aufrecht und drehte sich um sich selbst wie ein Kreisel. Damit waren die Netze und Reusen erledigt. Man sprach nicht einmal mehr davon. Und der Sephir machte Jagd auf das Fässchen, das er übrigens sehr leicht fing. Während dieser Zeit hatte der Walfisch ein ähnliches Abenteuer. Als Rouget schon 5 leere Reusen nachgesehen hatte, schrie Delphin, der immer auf der Lauer war, dass er etwas sehe. Aber das sah nicht aus wie ein Fässchen. Es war zu lang. »Das ist ein Balken«, sagte Fouas. Rouget ließ seine 6. Reuse wieder zurückfallen, ohne sie ganz aus dem Wasser herausgezogen zu haben. »Wir wollen trotzdem einmal sehen«, sagte er. Wie sie näher kamen, schien es ihnen bald ein Brett, bald eine Kiste, bald ein Baumstamm zu sein. Dann stießen sie einen Freudenschrei aus. Es war wirklich ein Fässchen, aber ein sehr seltsames Fässchen, wie sie niemals eins gesehen hatten. Man hätte sagen können, ein Rohr, in der Mitte aufgeblasen und an beiden Enden mit einer Gipsschicht verschlossen. »Ach, das ist komisch«, schrie Rouget entzückt, »das muss der Kaiser kosten. Los, Jungens, nach Hause!« Sie kamen überein, es nicht anzurühren, und der Walfisch kam nach Coqueville in dem Augenblick, als auch der Sephir in dem kleinen Hafen festmachte. Nicht einer der Neugierigen hatte den Strand verlassen. Mit Freudengeschrei wurde dieser unverhoffte Fang von 3 Fässern begrüßt. Die Jungen warfen ihre Mützen in die Luft, während die Frauen losrannten, um Gläser zu holen. Man hatte sofort beschlossen, die Getränke an Ort und Stelle zu kosten. Das Strandgut gehörte dem Dorf. Darin war man einig. Nun bildeten sich 2 Gruppen. Die Mae umringten Rouget, die Floche wich nicht mehr von Lacueil. »Kaiser, das 1. Glas ist für Sie«, schrie Rouget. »Sagen Sie uns, was das ist.« Der Likör war von schöner, goldgelber Farbe. Der Feldhüter hob das Glas, sah es an, schnüffelte und entschloss sich dann zu trinken. »Das kommt aus Holland«, sagte er nach langer Stille. Er gab keine andere Auskunft. Alle Mae tranken mit Respekt. Es war eine dicke Flüssigkeit. Und sie waren ein bisschen überrascht über den Geschmack nach Blumen. Die Frauen fanden das sehr schön. Was die Männer betraf, so hätten sie es lieber weniger süß getrunken. Immerhin fanden sie es beim 3. oder 4. Glas doch ziemlich stark. Je mehr man trank, desto besser fand man es. Die Männer erheiterten sich und die Frauen wurden lustig. Aber der Kaiser strich trotz seines jüngsten Streites mit dem Bürgermeister um die Gruppe der Floche herum. Das größere Fässchen enthielt einen dunkelroten Likör, während man aus dem ganz kleinen eine Flüssigkeit weiß wie Quellwasser nahm. Und dies war das Schärfste, richtig wie Pfeffer. Die Zunge brannte davon. Nicht einer der Floche kannte es, weder das Rote noch das Weiße. Und dabei gab es beschlagene Kerle unter ihnen. Es ärgerte sie, dass sie sich an etwas taten und nicht wussten, woran. »Hey, Kaiser, kosten Sie doch mal das«, sagte endlich Lacueil und tat so den ersten Schritt. Der Kaiser, der auf die Einladung wartete, spielte den Kenner. Zum Roten sagte er, »Es ist Orange drin«, und zum Weißen erklärte er, »Der ist prächtig.« Man musste sich mit diesen Antworten zufrieden geben. Er schüttelte den Kopf mit so kundiger Miene, mit dem glücklichen Ausdruck eines Mannes, der seine Zuhörer zufriedengestellt hat. Nur der Abbé Radiguet schien nicht überzeugt. Er wollte Namen wissen. Er behauptete, er habe die Namen auf der Zunge. Und um sich ganz und gar zu informieren, trank er kleine Gläser schluckweise und wiederholte, »Warten Sie, ich weiß, was es ist. Gleich werde ich es Ihnen sagen.« Inzwischen war man in der Gruppe der Mae und in der Gruppe der Floche sehr lustig geworden. Diese lachten, besonders laut, denn sie hatten die Liköre gemischt, und das wirkte noch mehr. Die einen blieben übrigens von den anderen getrennt. Sie boten sich gegenseitig nichts aus ihren Fässern an, sie warfen sich nur sympathisierende Blicke zu, die den heimlichen Wunsch ausdrückten, von dem Getränk des Nachbarn zu kosten, das besser sein musste. Die feindlichen Brüder Tupin und Fouas saßen den ganzen Abend zusammen, ohne sich die Fäuste zu zeigen. Man bemerkte auch, dass Rouget und seine Frau aus derselben Tasse tranken. Was Margot betrifft, so verteilte sie den Likör bei den Flosch, und da sie die Gläser zu voll machte und der Likör ihr über die Finger lief, leckte sie diese dauernd ab. So hatte sie sich, obwohl sie ihrem Vater gehorchte, der ihr zu trinken verbot, so beschwipst wie ein Mädchen bei der Weinlese. Das stand ihr nicht schlecht. Im Gegenteil, sie wurde ganz rosig. Die Augen leuchteten wie Kerzen. Die Sonne ging unter. Der Abend war so mild wie im Frühling. Coqueville hatte die Fässchen geleert und dachte nicht daran, nach Hause zu gehen. Man fühlte sich zu wohl am Strand. Als es dunkel wurde, fühlte Margot, die abseits saß, wie ihr jemand in den Nacken blies. Es war Delphin, der sehr lustig auf allen Vieren wie ein Wolf an ihren Rücken herangekrochen war. Sie unterdrückte einen Schrei, um ihren Vater nicht aufmerksam zu machen, der Delphin einen Fußtritt verabreicht hätte. »Geh weg, Dummkopf«, murmelte sie halb ärgerlich, halb lachend. »Du wirst dich erwischen lassen.« Am folgenden Tag fand Coqueville beim Erwachen die Sonne schon hoch über dem Horizont. Es war noch wärmer. Das Meer lag besänftigt unter einem klaren Himmel, ein Wetter für die Faulheit, bei dem es so schön ist, nichts zu tun. Es war Mittwoch. Bis zum Mittagessen erholte sich Coqueville von den Genüssen des Vorabends. Dann ging man zum Strand hinunter, um Ausschau zu halten. An diesem Mittwoch wurde alles vergessen. Der Fischfang, die Witwe du Feu, Monsieur Mouchel. Lacueil und Rouget sprachen nicht einmal davon, ihre Reusen nachzusehen. Gegen 3 Uhr entdeckte man Fässer. 4 schaukelten vor dem Dorf daher. Der Sephir und der Walfisch machten sich auf die Jagd. Aber da für alle etwas da war, stritt man sich nicht. Jedes Schiff bekam sein Teil. Um 6 Uhr, nachdem sie die kleine Bucht nach allen Seiten abgefahren waren, kamen Rouget und Lacueil mit je 3 Fässchen zurück, und das Fest begann wieder. Die Frauen hatten Tische heruntergeholt, um es bequemer zu machen. Man brachte sogar Bänke, man errichtete 2 Cafés unter freiem Himmel, wie es sie in Grand Port gab. Die Mahé saßen links, die Flosch rechts, immer noch durch einen Sandhaufen getrennt. Doch an diesem Abend ließ der Kaiser, der von einer Gruppe zur anderen ging, volle Gläser zirkulieren, um alle von den 6 Fässern kosten zu lassen. Gegen 9 Uhr war man viel lustiger als am Vorabend. Coqueville konnte sich am nächsten Tag durchaus nicht mehr erinnern, wie es ins Bett gekommen war. Am Donnerstag fischten der Sephir und der Walfisch nur 4 Fässer, je 2, aber sie waren ungeheuer groß. Am Freitag war der Fang prachtvoll, unverhofft. Man hatte 7 Fässer, 3 für Rouget und 4 für Lacueil. Nun brach für Coqueville ein goldenes Zeitalter an. Man tat nichts mehr. Die Fischer schliefen bis Mittag ihren Rausch vom Vorabend aus. Dann stiegen sie hinab, lungerten am Strand herum und untersuchten das Meer. Ihre einzige Sorge war, sich zu fragen, welchen Likör die Flut ihnen bringen würde. Stundenlang blieben sie dort und starrten hinaus. Sie stießen Freudenschreie aus, wenn ein Trümmerstück erschien. Die Frauen und Kinder zeigten von der Höhe der Felsen mit großen Gesten selbst die kleinsten Algenbüschel an, die die Wellen heranspülten. Und zu jeder Zeit waren der Sephir und der Walfisch zum Auslaufen bereit. Sie fuhren hinaus, sie ruderten in der Bucht herum, sie fischten nach den Fässern, wie man Thunfisch fängt, und verachteten jetzt die Makrelen, die sich sicher fühlten und Luftsprünge in der Sonne machten, und die faulen Seezungen, die sich an der Oberfläche des Wassers wiegten. Die Leute von Coqueville verfolgten vom Strand aus den Fischfang und schütteten sich aus vor Lachen. Was Coqueville begeisterte, war, dass die Fässer nicht ausgingen. Wenn keine mehr da waren, kamen doch immer wieder neue. Das Schiff, das untergegangen war, musste wirklich eine hübsche Ladung an Bord gehabt haben. Und Coqueville, das egoistisch und übermütig geworden war, scherzte über dieses gestrandete Fahrzeug, das ein wahrer Keller voll Likör gewesen sei, mit dem alle Fische des Meeres sich hätten betrinken können. Überdies fischte man niemals gleichartige Fässer. Es gab Fässer von jeder Form, von jedem Umfang, von jeder Farbe. Außerdem war in jedem Fass eine andere Flüssigkeit. Der Kaiser war deshalb in tiefes Nachdenken versunken. Er, der von allem getrunken hatte, kannte sich nicht mehr aus. Lacueil erklärte, dass er niemals eine ähnliche Ladung gesehen habe. Der Abbé Radiguet glaubte, dass irgendein König der Wilden diese Bestellung gemacht habe, um seinen Keller aufzufüllen. Übrigens versuchte Coqueville nicht weiter, es zu verstehen. Es wiegte sich in unbekanntem Rausch. Die Damen zogen die feinen Liköre vor. Es gab Mokka-Likör, Kakao, Pfefferminz- und Vanillelikör. Marie Rouget trank eines Abends so viel Anisette, dass sie krank davon wurde. Margot und die anderen Fräuleins waren für Curaçao, Benediktiner, Trappistiner und Chartreuse. Der Johannisbeerlikör blieb den kleinen Kindern vorbehalten. Natürlich freuten sich die Männer mehr, wenn man Cognac, Rum, Genever fischte, alles, was im Gaumen brannte. Manchmal gab es Überraschungen. Ein Fässchen Raki von Choix mit Mastix verblüffte Coqueville, das glaubte, an ein Fässchen Terpentin geraten zu sein. Man trank es trotzdem, weil man nichts umkommen lassen soll. Aber man sprach noch lange davon. Der Arak aus Batavia, der schwedische Kümmel, Tuisa Kalugariaska aus Rumänien, Slivovitz aus Serbien warfen auch alle Vorstellungen um, die Coqueville sich davon gemacht hatte, was man trinken kann. Ganz allgemein hatte man eine Schwäche für den Kümmel und den Kirschlikör. Schnäpse, die klar waren wie Wasser und so scharf, dass sie einen Mann umwerfen konnten. War es denn um Himmels Willen möglich, dass so viele gute Sachen erfunden worden waren? In Coqueville kannte man nur Branntwein und den noch nicht einmal jeder. So steigerten sich die Vorstellungen immer mehr. Man kam zu einer richtigen Verehrung angesichts dieser unerschöpflichen Vielfalt dessen, was berauscht. Sich jeden Abend mit etwas Neuem betrinken, dessen Namen man nicht einmal kannte. Das schien ein Märchen, ein Regen, ein Springbrunnen zu sein, der alle erlesenen Getränke darbot. Jene gebrannten Wasser, die nach allen Blumen, nach allen Früchten der Schöpfung dufteten. Am Freitagabend nun waren 7 Fässchen am Strand. Coqueville verließ den Strand nicht mehr. Man lebte ganz dort, dank dem milden Wetter. Niemals hatte man im September so schöne Tage gehabt. Das Fest dauerte seit Montag, und es gab keinen Grund, dass es nicht immer anhalte, wenn die Vorsehung fortfuhr, Fässchen zu schicken. Denn der Abbé Radiguet sah hier die Hand der Vorsehung. Alle Arbeit ruhte, wozu sich abrackern, wo doch das Vergnügen im Schlafe kam. Man war ganz zu Städtern geworden, zu Städtern, die teure Liköre tranken, nur dass man im Café nichts zu bezahlen hatte. Die Hände in den Hosentaschen genoss Coqueville die Sonne und wartete auf das Gelage des Abends. Übrigens wurde man nicht mehr nüchtern. Man reihte die Freuden des Kümmels, des Kirsch, des Ratafia aneinander. In 7 Tagen kannte man die Zornausbrüche des Gin, die Zärtlichkeit des Curaçao, das Gelächter des Cognacs. Und Coqueville blieb unschuldig wie ein neugeborenes Kind, wusste von nichts und trank mit Hingabe das, was der liebe Gott sandte. Am Freitag war es, dass die Mae und die Floche sich verbrüderten. Man war an diesem Abend sehr lustig. Schon am Abend vorher hatte man die Entfernung verringert, Die am meisten Betrunkenen hatten den Sandhaufen niedergetreten, der die beiden Gruppen trennte. Es blieb nur noch ein Schritt zu tun. Auf der Seite der Flosch leerten sich die vier Fässchen, während auch die Mae ihre drei kleinen austranken, gerade drei Liköre, die die französische Fahne bildeten. Ein blauer, ein weißer und ein roter. Der blaue erfüllte die Flosch mit Eifersucht, weil ein blauer Likör ihn wirklich als eine große Merkwürdigkeit erschien. Lacueil, der gemütlich geworden war, seit er nicht mehr nüchtern wurde, näherte sich mit einem Glas in der Hand, da er einsah, dass er als Obrigkeit den ersten Schritt tun musste. »Na, Rouget«, stammelte er, »willst du mit mir anstoßen?« »Gern«, antwortete Rouget, der vor Rührung taumelte, und sie fielen einander um den Hals. Nun weinten alle, so gerührt waren sie. Die Mae und die Flosch küssten sich, sie, die sich seit Jahren gegenseitig verschlungen hatten. Der Abbé Radiguet sprach wieder sehr bewegt von der Hand der Vorsehung. Man stieß mit den drei Likören an, dem blauen, dem weißen und dem roten. »Es lebe Frankreich!« schrie der Kaiser. Der blaue war nichts wert, der weiße nicht viel, aber der rote war wirklich gelungen. Dann geriet man an die Fässer der Flosch, dann wurde getanzt, und da man keine Musik hatte, klatschten bereitwillige Jungen in die Hände und pfiffen dazu, und das begeisterte die Mädchen. Das Fest wurde herrlich. Die sieben Fässer wurden in eine Reihe gerollt, jeder konnte wählen, was er am liebsten trank. Die, die genug hatten, legten sich in den Sand, wo sie ein Weilchen schliefen, und wenn sie erwachten, begannen sie wieder zu trinken. Die anderen erweiterten allmählich den Ball und nahmen den ganzen Strand ein. Bis Mitternacht sprang man unter freiem Himmel umher. Das Meer rauschte sanft, die Sterne leuchteten am klaren Himmel in unermesslichem Frieden. Es war die Heiterkeit der Vorzeit oder die Freude eines Stammes von Wilden, die von ihrem ersten Fass Branntwein berauscht sind. Immerhin kehrte Coqueville noch zum Schlafen nach Hause zurück. Als nichts mehr zu trinken da war, halfen die Flosch und die Mae sich gegenseitig, trugen sich und fanden schließlich schlecht und recht ihre Betten wieder. Am Sonnabend dauerte das Fest fast bis 2 Uhr morgens. Man hatte 6 Fässer gefischt. 2 davon waren ungeheuer groß. Fouas und Tupin hatten sich beinahe geschlagen. Tupin, den der Rausch bösartig machte, sprach davon, mit seinem Bruder abzurechnen. Aber dieser Streit brachte alle in Aufruhr, sowohl die Flosch als auch die Mae. War es denn vernünftig, sich jetzt noch zu zanken, wo das ganze Dorf sich umarmte? Man zwang die beiden Brüder miteinander anzustoßen. Sie murrten, aber der Kaiser nahm sich vor, auf sie aufzupassen. Mit dem Ehepaar Rouget ging es auch nicht gut. Wenn Marie Anisette getrunken hatte, überhäufte sie Brismotte mit Freundschaftsbeweisen, die Rouget nicht ruhig mit ansehen konnte, umso mehr, als er jetzt, wo er gefühlvoll geworden war, auch geliebt werden wollte. Vergebens predigte der Abbé Radiguet voller Sanftmut die Vergebung der Sünden. Man fürchtete dennoch einen Zwischenfall. Nun sagte Lacueil, alles wird sich finden. Wenn der Fang morgen gut ist, werdet ihr schon sehen. Auf euer Wohl! Doch Lacueil selbst war noch nicht vollkommen. Er belauerte dauernd Delphin und versetzte ihm Fußtritte, wenn er sah, dass er sich Margot näherte. Der Kaiser war sehr unwillig, denn es war doch sinnlos, 2 Kindern das Lachen zu verbieten. Aber Lacueil schwor immerzu, seine Tochter eher zu töten, als sie dem Kleinen zu geben. Übrigens hätte auch Margot nicht gewollt. »Nicht wahr, du bist zu stolz«, schrie er, »niemals würdest du einen Bettler heiraten.« »Niemals, Papa«, antwortete Margot. Am Sonnabend trank Margot viel von einem süßen Likör. Man hatte keine Ahnung gehabt von so etwas Süßen. Da sie sich nicht vorsah, saß sie bald neben dem Fass. Sie lachte, glücklich wie im Paradies. Sie sah Sterne. Es schien ihr, als sei in ihr eine Musik, die Tanzweisen spielte Und da glitt Delphin in den Schatten der Fässer. Er nahm ihre Hand und fragte, »Sag, Margot, willst du?« Sie lächelte immer noch. Dann antwortete sie, »Papa ist es, der nicht will.« »Ach, das macht nichts«, sagte der Kleine. »Du weißt, die Alten wollen niemals, wenn du nur willst.« Und er erkühnte sich und drückte ihr einen Kuss auf den Hals. Sie fuhr hoch. Schauer liefen ihr den Rücken hinunter. »Hör auf, du kitzelst mich.« Aber sie sprach nicht mehr davon, ihn zu ohrfeigen. Erstens hätte sie gar nicht gekonnt, denn ihre Hände waren kraftlos. Zweitens gefielen ihr die Küsse auf dem Hals. Es war wie der Likör, der sie so köstlich betäubte. Schließlich drehte sie den Kopf und hielt das Kinn hin wie eine Katze. »Da«, stammelte sie, »da unter dem Ohr, da juckt's mich.« »Oh, das ist schön.« Beide vergaßen Lacueil. Glücklicherweise wachte der Kaiser über sie. Er zeigte sie dem Abbé Radiguet und sagte, »Sehen Sie doch, Herr Pfarrer, es wäre besser, Sie zu verheiraten.« »Die Sitten würden dabei gewinnen«, erklärte salbungsvoll der Priester. Und er nahm sich die Sache für den nächsten Tag vor. Er würde mit Lacueil sprechen. Inzwischen hatte Lacueil so viel getrunken, dass der Kaiser und der Pfarrer ihn nach Hause tragen mussten. Unterwegs versuchten sie, ihm wegen seiner Tochter zuzureden, aber sie konnten nichts als Grunzen aus ihm herausbringen. Hinter ihnen führte Delphin Margot durch die klare Nacht. Am nächsten Tag hatten der Zephyr und der Walfisch um 4 Uhr schon 7 Fässer gefischt. Um 6 Uhr fischte der Zephyr noch 2 weitere. Das machte zusammen 9. Nun feierte Coqueville den Sonntag. Es war der 7. Tag, dass man sich betrank. Und das Fest war vollkommen. Ein Fest, wie man es noch nie gesehen hatte und wie man es auch nie mehr sehen wird. Wenn man in der unteren Normandie darauf zu sprechen kommt, sagen die Leute lachend, »Ach ja, das Fest von Coqueville!« Indessen wunderte sich Monsieur Michel seit Dienstag, dass weder Rouget noch Lacueil nach Grandport kamen. Was zum Teufel konnten diese Kerle machen? Das Meer war schön, der Fischfang hätte prächtig sein müssen. Vielleicht wollten sie auf einmal eine ganze Ladung Seezungen und Langusten bringen, und er geduldete sich bis Mittwoch. Am Mittwoch ärgerte sich Monsieur Michel. Man muss wissen, dass mit der Witwe Dufeu nicht gut Kirschen essen war. Es war eine Frau, die gleich Grobheiten sagte. Obwohl er ein hübscher Kerl war, blond und stark, zitterte er vor ihr, umso mehr, als er daran dachte, sie zu heiraten. Er war immer sehr aufmerksam, doch mit dem Vorsatz, sie mit Ohrfeigen zur Ruhe zu bringen, wenn er erst der Herr sein würde. Nun tobte am Mittwochvormittag die Witwe Dufeu und beklagte sich, dass keine Lieferungen mehr kämen, dass es an Fischen fehle. Und sie beschuldigte ihn, dass er den Fischermädchen nachliefe, anstatt sich mit Weißling und Makrelen zu beschäftigen, die es jetzt im Überfluss geben müsse. Monsieur Michel schob ärgerlich den eigenartigen Wortbruch der Coqueviller vor. Einen Augenblick besänftigte die Überraschung die Witwe Dufeu. Was dachte sich denn Coqueville? Niemals hatte es sich derartig benommen. Aber gleich darauf erklärte sie, dass ihr Coqueville egal sei, dass es Monsieur Michels Sache sei, etwas zu unternehmen. Und dass sie die Konsequenzen ziehen müsse, wenn er sich weiter von den Fischern an der Nase herumführen ließe. Sofort verwünschte er Rouget und Lacueil und war sehr beunruhigt. Vielleicht würden sie morgen aber trotzdem kommen. Am nächsten Tag, am Donnerstag, erschien keiner von beiden. Monsieur Michel stieg gegen Abend verzweifelt auf den Felsen links von Grand Port, von wo man in der Ferne Coqueville sehen kann, mit dem gelben Fleck seines Strandes. Er blickte lange dorthin. Das Dorf lag ruhig in der Sonne. Leichter Rauch stieg aus den Schornsteinen. Die Frauen bereiteten wahrscheinlich die Suppe zu. Monsieur Michel stellte fest, dass Coqueville immer noch an seinem Platz stand, dass kein Felsen der Steilküste es zerschmettert hatte, und er verstand immer weniger. Als er wieder hinunterstieg, glaubte er, zwei schwarze Punkte in der Bucht zu erkennen, den Walfisch und den Zephyr. Da ging er zurück, um die Witwe Dufeu zu beruhigen. Coqueville fischte. Die Nacht verging, es war Freitag. Noch immer niemand aus Coqueville. Monsieur Mouchel stieg mehr als 10-mal auf seinen Felsen. Er begann, den Kopf zu verlieren. Die Witwe Dufeu behandelte ihn abscheulich, ohne dass er etwas zu erwidern fand. Coqueville war immer noch dort unten in der Sonne und wärmte sich wie eine faule Eidechse. Nur sah Monsieur Mouchel keinen Rauch mehr. Das Dorf schien tot zu sein. Sollten sie alle in ihren Löchern umgekommen sein? Am Strand war ein Gewimmel zu sehen, aber das konnten auch vom Meer angeschwemmte Algen sein. Am Sonnabend kam noch niemand. Die Witwe Dufeu schrie nicht mehr, ihre Augen waren starr, die Lippen weiß. Monsieur Mouchel verbrachte 2 Stunden auf dem Felsen. Eine Neugier wuchs in ihm, ein ganz persönliches Bedürfnis, sich Klarheit zu verschaffen über die seltsame Unbeweglichkeit des Dorfes. Diese ruhig in der Sonne schlummernden Hütten ließen ihm schließlich keine Ruhe mehr. Sein Entschluss war gefasst. Er würde Montag sehr früh losgehen und er würde versuchen, gegen 9 Uhr dort zu sein. Es war kein Spaziergang, nach Coqueville zu gehen. Monsieur Mouchel zog es vor, den Landweg zu nehmen. So würde er zu dem Dorf gelangen, ohne dass man ihn erwartete. Ein Wagen brachte ihn bis Robigneux, wo er ihn in einer Scheune stehen ließ, denn es wäre unvorsichtig gewesen, sich damit in die Schluchten zu wagen. Und er schritt tüchtig aus, denn er hatte auf einem der schlechtesten Wege etwa 7 Kilometer zurückzulegen. Der Weg ist übrigens von wilder Schönheit. Er geht in dauernden Biegungen abwärts zwischen 2 Felswänden entlang und ist stellenweise so schmal, dass 3 Männer nicht nebeneinander gehen könnten. Dann führt der Weg an Abgründen entlang. Die Schlucht öffnet sich plötzlich und man hat Ausblicke auf das Meer, auf den unermesslichen blauen Horizont. Aber Monsieur Mouchel war nicht in der Gemütsverfassung, die Landschaft zu bewundern. Er fluchte, wenn die Steine unter seinen Füßen ins Rollen kamen. Daran war Coqueville schuld. Er schwor sich, diese Faulenzer tüchtig durchzurütteln. Allmählich kam er näher. Plötzlich, an der Biegung des letzten Felsens, sah er die 20 Häuser des Dorfes, die an der Flanke der Steilküste hingen. Es schlug 9 Uhr. Man hätte glauben können, es sei Juni. So blau war der Himmel und so warm war es. Ein herrliches Wetter. Durchsichtige Luft, von goldigem Sonnenlicht durchsetzt und von gutem Meeresgeruch erfrischt. Monsieur Mouchel betrat die einzige Straße des Dorfes, die er so oft gegangen war, und als er an das Haus von Rouget kam, trat er ein. Das Haus war leer. Dann blickte er zu Fouas, zu Tupin und Brismotte hinein. Nicht eine Seele, alle Türen offen und niemand in den Zimmern. Was soll das heißen? Ein leichter Schauer begann ihm über die Haut zu laufen. Dann dachte er an die Behörden. Gewiss, der Kaiser würde ihn informieren können. Aber das Haus des Kaisers war leer wie die anderen. Auch der Feldhüter fehlte. Jetzt flößte dieses verlassene und stille Dorf Monsieur Mouchel Entsetzen ein. Er lief zum Bürgermeister. Dort erwartete ihn eine neue Überraschung. Der Haushalt befand sich in schrecklichem Durcheinander. Man hatte 3 Tage lang nicht die Betten gemacht. Das Geschirr stand herum, die umgeworfenen Stühle schienen auf irgendeine Schlacht hinzudeuten. Bestürzt dachte Monsieur Mouchel an eine Revolte. Er wollte der Sache auf den Grund gehen und ging zur Kirche. Aber vom Pfarrer war nicht mehr da als vom Bürgermeister. Alle Gewalten und selbst die Religion waren verschwunden. Das verlassene Coqueville schlief ohne einen Atemzug, ohne einen Hund oder ohne eine Katze. Nicht einmal mehr das Geflügel war zu sehen. Die Hühner waren fort. Nichts. Die Leere. Die Stille. Ein bleierner Schlaf unter dem großen blauen Himmel. Donnerwetter. Es war nicht verwunderlich, wenn Coqueville keine Fische brachte. Coqueville war weggezogen. Coqueville war tot. Man musste die Polizei benachrichtigen. Diese geheimnisvolle Katastrophe erregte Monsieur Michel, als er, da er auf die Idee gekommen war, an den Strand hinunterzugehen, einen Schrei ausstieß. Mitten auf dem Sand lag die ganze Bevölkerung. Er glaubte an ein allgemeines Gemetzel, aber sonore Schnarchtöne belehrten ihn eines Besseren. In der Nacht vom Sonntag hatte Coqueville sein Fest so lange ausgedehnt, dass sie völlig außerstande gesehen hatte, zum Schlafen nach Hause zu gehen. So hatte man auf dem Sand geschlafen, an der Stelle, wo man hingefallen war, um die 9 völlig geleerten Fässer herum. Ja, ganz Coqueville schnarchte dort. Ich meine die Kinder, die Frauen, die Greise und die Männer. Nicht einer stand aufrecht. Einige lagen auf dem Bauch, einige auf dem Rücken, andere wieder zusammengerollt. Wie man sich bettet, so liegt man. Und sie lagen da, verstreut, wie die Trunkenheit es ergeben hatte, wie eine Handvoll Blätter, die der Wind hergetrieben hatte. Männer hatten sich überschlagen. Der Kopf lag tiefer als die Füße. Frauen zeigten ihr Hinterteil. Es war gemütlich, wie in einem großen Schlafsaal unter freiem Himmel. Wie in einer Familie von braven Leuten, die es sich bequem machen, denn wo Zwang herrscht, da gibt es kein Vergnügen. Es war gerade Neumond. Coqueville, das glaubte, seine Kerzen ausgelöscht zu haben, hatte sich in der Dunkelheit dem Schlaf überlassen. Dann war der Tag angebrochen und jetzt schien die Sonne. Eine Sonne, die auf die Schläfer niederbrannte, ohne dass sie die Augenlider bewegten. Sie schliefen tief und fest, mit seligen Gesichtern, mit der schönen Unschuld von Betrunkenen. Die Hühner mussten früh am Morgen heruntergekommen sein, um an den Fässern zu picken, denn sie waren auch betrunken und lagen im Sand. Es waren sogar 5 Katzen und 3 Hunde da, die Pfoten in die Luft streckten und einen Rausch hatten, weil sie die von Zucker triefenden Gläser ausgeleckt hatten. Eine Weile ging Monsieur Michel zwischen den Schläfern umher und achtete dabei darauf, dass er niemanden trat. Er verstand, denn man hatte auch in Grand Port Fässer aufgefischt, die vom Schiffbruch eines englischen Schiffes stammten. Seine ganze Wut war verflogen. Welch ein rührendes und moralisches Schauspiel! Coqueville war versöhnt. Die Maille und die Floche schliefen zusammen. Beim letzten Glas hatten sich die schlimmsten Feinde umarmt. Tupin und Fouas schnarchten Hand in Hand. Brüder, die in Zukunft unfähig sein würden, sich um eine Erbschaft zu streiten. Das Ehepaar Rouget bot ein noch lieblicheres Bild. Marie schlief zwischen Rouget und Brismotte, als wolle sie sagen, dass sie so in Zukunft alle 3 glücklich leben würden. Aber besonders eine Gruppe stellte eine rührende Familienszene dar. Es waren Delphin und Margot, die sich umschlungen hielten. Sie schlummerten Wange an Wange, die Lippen noch geöffnet von einem Kuss. Zu ihren Füßen lag quer der Kaiser und bewachte sie. Über ihn schnarchte Lacœur als befriedigter Vater, der seine Tochter unter die Haube gebracht hat. Während der Abbé Radiguet, der umgefallen war wie die anderen, mit ausgebreiteten Armen sie zu segnen schien. Im Schlaf hielt Margot immer noch ihr rosiges Schnäuzchen hin, wie ein verliebtes Kätzchen, das gern hat, wenn man es unter dem Kinn krault. Das Fest hatte mit einer Hochzeit geendet und Monsieur Michel selbst heiratete später die Witwe Dufeu, die er braun und blau schlug. Wenn Sie in der unteren Normandie darauf zu sprechen kommen, dann wird man Ihnen lachend sagen, ach ja, das Fest von Coqueville.